quelques instants la gare de Cherbourg. Cherbourg, le terminus du train. Avant de descendre, assurez-vous de n'avoir rien oublié à votre place. Cherbourg, terminus. Bout du monde, Ende der Welt. Vous allez où? Au Gerville. Au Gerville, très bien. Recherche zu den Horizontbetrachtungen des Louis-Antoine de Bougainville. Excusez-moi, connaissez-vous peut-être un endroit, point de la loge? Point de la loge, peut-être par là-bas, oui. Oui, de toute façon, c'est fini, là. C'est par là-bas. Eine Linie ist etwas Großartiges. Ein Kartograf sprach mir diesen Satz ins Mikrofon. An einem abgelegenen Küstenort in der Normandie, während meiner Recherchen am Originalschauplatz der Horizontbetrachtungen des historischen Louis-Antoine de Bougainville. Je reste étonné par ce que c'est qu'une ligne. Eine Linie ist etwas Erstaunliches, Wunderbares. Als Kartograf betrachtet Pierre Le Portois die Welt gewöhnlich von oben, beschäftigt sich mit den Konturen von Ländern und Kontinenten, mit Straßenverläufen, Wanderwegen oder Grundstücksgrenzen. An dem Septembertag, an dem ich ihm in seiner jetzigen Wirkungsstätte begegnete, sah er allerdings nicht aus der Luft hinab auf die Erde, sondern vom Land hinaus aufs Meer. Une ligne, c'est une chose formidable. L'horizon, par exemple. Ligne de démarcation entre le ciel et la terre. Eine Linie ist etwas Wunderbares. Der Horizont zum Beispiel. Markierung zwischen Himmel und Erde. Grenze der Verheißung. Kusterelemente auf 360 Grad. Rocksaum der Erdprinzessin im blau-seidenen Kleid. Die Unvernünftigen, Sehnsuchtsgebeutelten sehen in ihm die unendliche Weite und sie verlieren sich darin in entsetzlicher Weise. Am Ende gehen sie gar ins Wasser, um zu vergehen. Würden sie den Horizont als das erkennen, was er ist, eine Linie, würden sie die Hoffnung nicht aufgeben, sie zu erreichen. Wie sonst hätten die Seefahrer im Zeitalter der großen Entdeckung, wie hätten Tasman oder Bougainville je an ihren Zielen anlangen können? Comment auraient fait sinon les navigateurs à l'époque des grandes découvertes? Comment Tasman ou Bougainville auraient-ils pu atteindre leur but? Der Entdeckungsreisende Louis-Antoine de Bougainville, auf den der Kartograf Pierre Le Portois anspielt, lebte im 18. Jahrhundert. Am Nachmittag des 16. März 1769 war er nach 2 Jahren und 4 Monaten auf den Weltmeeren wohlbehalten nach Frankreich zurückgekehrt. All sein Wissen, das er auf dieser weiten Reise gesammelt hatte, begriff er als Beitrag zu einer gedachten oder tatsächlichen Enzyklopädie, die einmal alle Einzelheiten der Welt enthalten sollte. So ist es Bougainvilles Verdienst, uns Gewissheit über die wirkliche Ausdehnung des Pazifischen Ozeans verschafft zu haben, die nämlich sehr viel größer ist, als zunächst angenommen worden war. Immerhin, so viel hat seine Unternehmung zum Bild der Welt beitragen können, obschon deren Früchte bis auf eine mehr oder weniger üppige Beschreibung der Sitten auf der Pazifikinsel Tahiti trotz aller Wagnisse ziemlich mager sind. Bougainville zog sich schließlich in die Normandie zurück, an den Ort, den ich im vergangenen Spätsommer eben deswegen besucht habe. Cap de la Hague, Point de la Loge. Bougainvilles persönliche Aufzeichnungen aus seiner Zeit am Cap de la Hague gehören zu den seltenen frühen Dokumenten systematischer Horizontbetrachtung. Im Jahr 1772. Also sitze ich am Fenster, schaue hinaus aufs Meer und übe das Wenige, das sich mir dort zeigt, zu ergänzen. Und diese Ausschnitte als Teile verschiedenster Zusammenhänge zu betrachten und für möglich zu halten. Ja, das für möglich halten, erachte ich inzwischen für das Wichtigste. Nachdem ich um die Welt gesegelt bin und sie über alle 360 Grade umrundet habe, möchte ich sie wieder in kleineren Raumwinkeln betrachten und mir den Rest denken. Denn obwohl ich alles weiß, was ich wissen wollte, stellt mich das Ergebnis nicht zufrieden. Mein Kartograf zeichnet die ganze Erde auf ein Stück Papier, und so kann ich sie zusammengefaltet selbst in meiner Rocktasche bei mir tragen. Doch gibt es keinen Ort mehr, den ich noch erreichen wollte. Es ist alles erreicht. Also suche ich nach Methoden, mir auf andere Weise das Vergnügen des Erkenntnisgewinns zu verschaffen. Anstatt nach den tausend Horizonten der Welt zu eilen und zu schwärmen und zu jagen, begnüge ich mich mit dem einen vor meinem endlich ruhenden Blick. Und ich will sehen, was geschieht, wenn ich als eine Sonne den Mond und die Sterne an mir vorüberziehen lasse. Bougainville suchte einen geografischen Solitär und fand ihn am Cap de la Hague. An dessen nördlichster Spitze, an der Pointe de la Loge, bezog er ein kleines Häuschen und setzte sich auf einen zierlichen Holzstuhl, um von dort durch ein Fenster hinaus aufs Meer zu schauen. Ich betrachte die Welt in schmalen Ausschnitten und denke mir den Rest. Oder sehne mich nach dem Rest. Oder bilde ihn mir ein. Louis-Antoine de Bougainville, ehemaliger persönlicher Sekretär des Königs Louis XV, Offizier und Entdeckungsreisender. Seefahrer haben die Unendlichkeit des Horizonts seit jeher in Ausschnitten betrachtet. In frühester Zeit durch die leicht geöffnete Faust, später nach der Erfindung des Fernrohrs durch dieses. Der Horizont erscheint bei beiden Methoden näher, als er tatsächlich ist, und seine unheimliche Endlosigkeit erhält eine sichere Begrenzung. Das ist zwar eine optische Täuschung, aber sie wirkt. Zurück an Land erhob der Seefahrer und Entdeckungsreisende Louis-Antoine de Bougainville den beschränkten Blick zu einer erkenntnispraktischen Methode. Er hat fast 40 Jahre auf diesem Gebiet experimentiert. 2. Februar 1773. Ein leichtes Verrücken meines Sessels am heutigen Vormittag hat größere Umwälzungen innerhalb meines Fensterrahmens ausgelöst und die Situation dort grundlegend verändert. Die Proportionen der Elemente haben sich vollständig verschoben. Fels und steinernes Geröll bedeckten unvermittelt gewiss zwei Drittel meines Blickfeldes. Als wäre ich nach sanftem Flug durch den Himmel, über das Wasser, unsanft gegen unnachgiebigen Boden gestellt worden. Unwillkürlich fuhr ich mir mit der Hand an den Kopf, um die Erschütterung aufzufangen. Und an genau dieser Stelle hier befinden wir uns an der Pointe de la Loge. Sylvie Mouet führt seit Jahren interessierte Besucher durch das kleine Museum am historischen Ort. Ja, kommen Sie bitte darüber. Schön. So, hier war Bougainville's Observationsunterkunft. Wir haben die verfallenen Grundmauern noch gefunden. Sogar ein Stück steinerner Fenstersims an der Meerseite und ein Stück vom Kamin haben wir noch erhalten. Das haben wir auch, soweit es ging, belassen. Und haben dann den Rest rekonstruiert und wieder aufgebaut. Nach Quellen, die uns verschiedene Archive in Paris und in Caen zur Verfügung stellen. So können wir Ihnen das Ganze heute fast originalgetreu zeigen. Bougainville gehört zu einer ganzen Reihe von extrem ausdauernden Horizontbetrachtern, wie man sie gerade unter ehemaligen Kapitänen findet. Eigentlich ist uns diese Haltung, in der wir uns Bougainville vorstellen müssen, von alten Menschen vertraut. Sie sitzen im Ohrensessel am Fenster oder lehnen auf Kissen gestützt im offenen Rahmen und sehen auf die Straße hinaus. Und kein Pfleger, kein Familienangehöriger, kein Nachbar, kein Wetter kann sie davon abbringen. Vielleicht auch deshalb ist die Angewohnheit pensionierter Entdecker zur See, sich geografisch exponierte Punkte zu suchen, um dort auf einem Stuhl oder Hocker sitzend aufs Meer hinauszuschauen, lange Zeit als Spielart eines ausgeprägten Altersstarrsinns missverstanden worden. Ich möchte einen Blick durch die Rückwand meiner Behausung werfen. François wird das Belüftungsloch dort vergrößern und mir einen Durchbruch von der Größe eines Pergamentbogens machen. Bougainville, erster Weltensegler der französischen Nation, hat also jahrelang hier vor diesem Fenster auf einem Stuhl gesessen. Den Originalstuhl haben wir natürlich nicht. Aber in den Quellen ist die Rede von einem rot bepolsterten, zierlichen Holzsessel mit goldenen Armlehnen im Stil Louis XV. Und das wäre dann so ein Stuhl wie der hier. Also so ungefähr wird der wahrscheinlich ausgesehen haben. Wie bei Bougainville blieb es auch bei anderen Kapitänen nicht allein bei einer bloßen Sitzgelegenheit am Meer. Sie wurde durch einen manchmal mehr, manchmal weniger aufwendig gestalteten Schutz gegen Wind und Wetter ergänzt. Doch verrät schon die Wahl des Sitzmöbels, wie hier der feine, brokatbezogene Sessel, einiges über den Charakter seines Besitzers. Bougainville hat sich in einem mit Applikationen reich verzierten Bettmantel, einem Manteau de lit, gehüllt, mit pagodenförmigen Ärmelaufschlägen. Das klingt jetzt sehr umständlich, aber es klingt vor allem sehr luxuriös. Bougainville war schon anspruchsvoll. Als ehemaliger persönlicher Sekretär des Königs hatte er etwas auf sich gehabt. Wenn Sie das mal vergleichen mit anderen Kapitänen, Bougainville war ja nicht der Einzige, der sein Lebensabend auf diese Weise verbracht hat. Da gibt es ja viele, also bis heute eigentlich. Aber nehmen wir zum Beispiel Tasman, den Neuseeland-Entdecker, ein bescheidener Niederländer. Der hat seine Tage einem ganz gewöhnlichen, feuchtheißen Oktobertag beschlossen, im damaligen Batavia. Er begnügte sich mit seinem einfachen Kajütenschemel, den platzierte er an der Stelle, wo der Chiliwung in die Javasee mündet, ein paar Bretter drumherum und fertig. Diesen Kajütenschemel vom Tasman sehen Sie übrigens hier drüben. Wir sind sehr stolz, dass wir den bekommen konnten. Das ist das älteste Exponat in der Ausstellung. So, ganz im Gegensatz zu Tasman verfügt Bougainville hier über drei, ja eigentlich sind es vier Zimmer. Sie sehen es, Steinmauern, überdacht. Also das war schon etwas komfortabler, wenn auch klein für seine Verhältnisse. Auf diese Weise also hat sich Bougainville für seine zweite Lebenshälfte eingerichtet. Und seine Notizen bezeugen, dass es sich da um einen regelrechten Versuchsaufbau zur Durchführung von Wahrnehmungsexperimenten gehandelt hat. Dabei war es scheinbar nicht viel, was innerhalb seines Fensterrahmens vor seine Augen trat. Die Schraffur des Regens vielleicht, die Fluglinien der Vögel, die Silhouetten der Wolken. Ein Kondensstreifen. Doch in seinen mit dem Alter immer wässriger werdenden Augen legte sich alles übereinander. Vogelflüge, Wolkenzüge, Regenfäden. Eine Skyline in der Dämmerung. Oder die Kontur von der Insel zum Beispiel. Oder von Mauerchen. Das geht auch. Vielleicht so. Hier am Kap sind auch überall solche Mauerchen, um die Felder zu schützen, ich glaube. Das Licht, das sich so verändert, mit dem Wetter oder auch mit den Jahreszeiten. Gegen Ende seines Lebens war Bougainville schließlich imstande, dank der Disziplinierung durch einen festen Rahmen, diese zeitlich aufeinanderfolgenden Übermalungen gleichzeitig zu sehen. Und das Rechteck seines offenen Fensters wurde zu einem Spannrahmen für ein immer dichter gewebtes Netz. Cirrus! Es verfingen sich Erinnerungen darin. Solche feine weiße Fadenwolken. Auf- und abtauchende Schiffe. Wenn diese vom Wind über den Himmel getrieben werden, die benutze ich sehr gerne. Ein hellblaues Kleid und die Hitze im August blieben darin hängen, ebenso wie Sturm und Brise. Den 13. April 1776. Ich habe festgestellt, dass mein Experiment desto interessanter wird, je kleiner ich den Rahmen wähle, durch den ich schaue. Im Verhältnis vergrößert sich so das Objekt, das darin erscheint. Der Arm von François, der draußen den mageren Boden harkte, erschien mir heute sehr einzigartig, auserwählt und bevorzugt vor allem anderen. Eine gänzlich von seinem Körper losgelöste Elle, sehr vorteilhaft für die widmende Betrachtung. Die Tiefe des Raumes schwindet außerdem. Thank you. Im Grunde kann man alles benutzen. Als grafische Notation für unsere Musik. Beispiel sehe oft den Himmel. Also wenn es zum Beispiel so kleine Schiffchenwolken gibt, dann könnte es so ein Zeichen sein, dass ich ein Tremolo verwende. Wenn da aber vielleicht eine Seemöwe darüber fliegt, dann lasse ich mich auch mal ablenken und folge dann in einem schnellen Bogen. Das ist wie mit den Gedanken, wenn sie fliegen. Das Streichtrio Hors du Cadre mit Bratsche, Cello und Kontrabass hat sich ebenfalls die Pointe de la Loge erwählt, als Ort für seine musikalischen Proben. Man trifft sich dazu am Strand. Nur bei Regen nutzen die Musiker die Räumlichkeiten des Observatoriums. Sogar wenn wir vielleicht ein Stück aus dem Barock spielen. Also von Giovanni Bassano zum Beispiel. Der hat auch solche Linien aufgeschrieben, kann man sagen. Nur der hat im 16. Jahrhundert gelebt und da hat man nicht grafisch notiert, wie heute manche Komponisten tun. Obwohl jede musikalische Notation ist ja grafisch. Natürlich, auch die konventionelle Notenschrift ist grafisch. Nur, dass da die Zeichen eindeutig verstanden werden und sich die Interpretationen deswegen eher gleichen. Aber das muss im Grunde gar nicht so sein. Bassano hat dieses Stück Fantasia tre voci genannt. Dreistimmige Fantasie ist es. Habt ihr das Stück noch? Sehr fließend gehalten. Wie wiederkehrende Wellen vielleicht. Also, dass jede Phrase hat sein Leben und das Treffen ist einfach ein schöner Moment der Zufall. Die Stimmen greifen wechselseitig Motive auf, imitieren sich. Da sagt die eine Stimme das und die andere sagt das und die dritte sagt das wieder auf ihre Weise. Das klingt, als könnte das ewig so weitergehen. Bassano lässt das über zwei Seiten einfach so in der Schwebe. Obwohl die Melodielinien hat eigentlich ganz präzise notiert. Aber man kann eben unterschiedlich auslegen, was er damit gemeint hat. Da macht man die präzisen Linien wieder ein bisschen unscharf. En tant que cartographe, j'ai évidemment une préférence pour les lignes plus tangibles que l'horizon. Als Kartograf bevorzuge ich natürlich fassbarere Linien, als es der Horizont ist. Etwa die Klarheit einer Küstenkontur. Pierre Le Portois ist Spezialist für das Übertragen dreidimensionaler Topographie auf die zwei Dimensionen eines Blatt Papiers. Doch diese Fähigkeit zur Abstraktion, die seinen Berufsstand auszeichnet, ist immer weniger gefragt. Jedermann kann über die elektronischen Medien das Bild von der Welt oder den gewünschten Ausschnitt davon in kürzester Zeit und mit einer an Indiskretion grenzenden Genauigkeit aufrufen und darüber verfügen. Eine vorgeblich überlegene fotografische Wirklichkeitstreue ersetzt die informative Klarheit einer topografischen Karte etwa, die ein denkender Kopf aus eben dieser Wirklichkeit destilliert hat. So verlor auch der einst international beschäftigte Kartenzeichner vor etlichen Jahren seinen Arbeitsplatz endgültig an Google Maps. An diesem Wendepunkt seines Lebens unternahm er eine Reise entlang der Küsten Europas. Il m'est désagréable de l'avouer, mais je trouve rassurant de suivre une ligne que je connais par le truchement des livres, des atlas, des cadastres. Alors, je sais assez précisément où je me trouve et dans quelle direction je vais. Es ist mir nicht angenehm, das zuzugeben, aber ich empfinde etwas Tröstliches darin, einer Linie zu folgen, die ich verlässlich aus Büchern kenne, aus Atlanten, aus Katastern. Ich weiß dann einigermaßen genau, wo ich mich befinde und in welche Richtung ich mich bewege, von welchem Punkt ich mich entferne und welchem ich mich nähere. Ich kann mir gleichsam dabei zusehen, wie ich durch die Landkarte gehe und kann voraussehen, wohin mein Weg führt, welche Form er beschreibt oder nachvollzieht, welche Schnörkel und Kurven er nimmt. Und immer weiß ich, wenn der Wind in meinem Rücken weht, aus welcher Himmelsrichtung er kommt. Quand sinon peut-on bénéficier d'une telle orientation? Wann sonst genießt man solche Orientierung? Wann sonst weiß man seinen Platz im Leben so klar zu bestimmen, wie, sagen wir, auf dem Weg am Oktoberstrand von Grotta Mare nach Porto San Giorgio? Grotta Mare, direction Porto San Giorgio. Ici, au Cap de Gouri à l'ouest, à la pointe de la Loge au nord. Oder am Cap hier, von Gouri im Westen drüben zur Pointe de la Loge hier im Norden. Bien sûr, on ne peut pas se fier à une telle ligne, particulièrement quand on la connaît par les atlas, les cartes où elle apparaît si. Aber natürlich ist der Glaube an eine solche Linie trügerisch. Gerade wenn wir sie aus Atlanten, aus Kartenwerken kennen, wo sie so klar gezeichnet erscheinen, so wunderbar eindeutig, so verlässlich, so kühn. Als Kartograf habe ich Hunderte, Tausende dieser Linien festgehalten. Que consigne-t-on là? Un état momentané, peut-être. Ou dans un geste généreux, un résumé de plusieurs étapes possibles. Aber was hält man da schon fest? Einen augenblicklichen Zustand vielleicht. Oder in einer großzügigen Geste eine Zusammenfassung mehrerer möglicher Zustände. Aber eben nicht die tatsächlichen Verhältnisse. Je réunis le flou des contours, des formations. Ich fasse die Unschärfe an den Rändern von Gebilden zusammen. Ich bilde einen Mittelwert ab. Ich vereinfache so in eigentlich unzulässiger Weise. Und damit verleihe ich dem Ganzen eine Erkennbarkeit und eine Wiedererkennbarkeit, die eigentlich gar nicht existiert. Et ainsi j'octroie à l'ensemble un potentiel d'identification et de reconnaissance qui en fait n'existe aucunement si on les regarde de plus près. Das Schöne ist, dass man im Grunde eben nie ganz verstehen kann, was ein Komponist gemeint hat. Das schillert immer so ein bisschen. Oder dass man sogar etwas missversteht und ein Zeichen heute interpretiert, wie der Komponist vor 400 Jahren vielleicht gar nicht gemeint hat. Das ist die Freiheit der Interpreten. La ligne entre la terre et la mer, par exemple. Le bord de l'eau va et vient, roule jusqu'à mes pieds, sous mes pieds, puis sur mes pieds, vagues, ressacs et marées, tracent. Die Linie zwischen Land und Meer zum Beispiel. Der Wassersaum schaukelt hin und her, schwappt zu meinen Füßen, unter meinen Füßen, über meine Füße hinweg. Welle, Brandung, Gezeiten hinterlassen eine dunkle, feuchte Linie im Sand, die dann die ehemalige Grenze zwischen Land und Wasser, zwischen Halbinsel und Mittelmeer, zwischen Eiland und Ozean anzeigt, während die Welle selbst schon den neuen Grenzverlauf beschreibt. Nach einer stürmischen Nacht mit heftigen Grenzverschiebungen und einem trockenen Morgen kann man erkennen, was die Quintessenz der nächtlichen Arbeit der Elemente war. Im Sand? Ein Gewirr von sich überlagernden Wellenlinien, von der Brandung oder Gezeiten hervorgebrachten Linien. Der Strand? Damit geradezu übersät. Ein ausgedehnter historischer Atlas von Grenzziehungen der vergangenen Nacht. während das Meer sich weit zurückgezogen hat und die für den Augenblick gültige Grenze schon wieder an ganz anderer Stelle zieht. Doch verglichen mit der Linie des Horizonts ist die Küstenlinie geradezu ein Muster an Zuverlässigkeit. In comparaison avec la ligne d'horizon, la ligne côtière est un véritable exemple de fiabilité. Es gibt ja auch eine Südsee-Interpretation von der Bassano. Weil diese Streichtrio, die stammen ja aus der Zeit von Mendaña. Mendaña war der spanische Seefahrer, der eigentlich die Salomoneninsel 200 Jahre vor Bougainville, wenn ich mich nicht irre, entdeckt hat. Aber das Lustige ist, dass man das wieder vergessen, weil der die Länge gerade falsch angegeben hat. Wahrscheinlich absichtlich, weil der nämlich war heimlich nochmal dort mit seiner Frau, die ist immer mitgefahren. Und die war Italienerin, die war aus Bologna und die war Musikerin und war ein Wunderkind auf der Geige. Und der hat noch ein paar Jahre da gelebt, auf der größte von der Salomoninsel. Als alle dachten in Europa, der hätte mittendrin im Pazifik Schiffbruch erlitten. Der Cellist des Streichtrios Hors du Cadre, Julien Blondel, erzählt hier eine Begebenheit, die in großen Teilen historisch belegt ist. Der Spanier Alvaro de Mendaña war 1567 wirklich der ursprüngliche Entdecker der Salomoneninseln und es ist sehr wahrscheinlich, dass er sich später, im Laufe seiner zweiten großen Reise in den Pazifik, nach der größten dieser Inseln abgesetzt hat, um dort den kurzen Rest seines Lebens zu verbringen. Er hat sich wie viele seiner Kollegen damit beschäftigt, dem Meer bei seiner rastlosen Tätigkeit zuzusehen, um gänzlich ungestört zu der Erkenntnis vorzudringen, dass es seiner Person dazu nicht bedurfte. Und der Mendaña da gesessen, wie der Bougainville an der Pointe de la Loge. Und seine Frau, ich wollte sagen die arme Frau, die muss die Zeit mit Musik vertrieben haben. Und die hat wahrscheinlich auch die Eingeborene was beigebracht. Und als Bougainville die Salomoninsel wiederentdeckt hat, da ist er von den Eingeborenen, von den Leuten dort begrüßt worden, wie es üblich ist wahrscheinlich. Und zwar mit Musik, aber nicht mit denen traditionellen Musik. Die haben ihm was vorgespielt, das könnte was wie eine Überlieferung von der Bassano gewesen sein. Aber verändert natürlich, ganz verändert durch Jahrzehnte, ja, Jahrhunderte sogar. Und verändert durch Interpretation, bestimmte Missverständnisse. Und natürlich durch die falsche oder fremden Instrumente dazu. Und es ist ja auch so, wenn wir spielen, egal was, dann sind wir ja nicht die Letzten, die interpretieren. Wer das hört, der interpretiert das auch wieder beim Hören. Und was der dann hört, das können wir fast nicht bestimmen. Also, was der sich dabei denkt. Und der weiß ja nicht, wie unsere Noten aussehen, die wir spielen. Der weiß ja nicht, ob das jetzt so oder so gemeint war. Und der weiß prinzipiell auch nicht, ob wir überhaupt Noten spielen oder die grafische Deutung des Himmels oder die Aussicht aus dem Fenster in Bougainvilles Observationszimmer. Den 15. Juni 1781. Ich habe mir eines meiner Bilder aus Paris kommen lassen. Watteaus Einschiffung nach Cutera. Nicht des Bildes wegen, es handelt sich um ein verkleinertes Duplikat, angefertigt von einem mittelmäßigen Kopisten. Der geschickte François löste das Bild aus seinem schweren Rahmen, versah diesen mit einem praktischen hölzernen Gestell und trug ihn, weil das Wetter es erlaubte, hinaus auf meinen Freiluftposten am Kap. Jetzt steht dort eine spanische Wand mit blattvergoldetem Durchguck von der doppelten Größe einer Dachluke. Was ich darin erblicke, ich habe meinen Stuhl im Abstand von etwa 3 Schritten in den Sand gestellt, gleicht den lichtdurchfluteten Landschaften Claude Lorrains. Und es bewegen sich die Schiffe, die ich hier sehe, zu meinem Entzücken, wirklich. Von rechts nach links oder umgekehrt. Manche werden im Laufe ihrer Bewegung durch mein Bild kleiner, manche werden größer. Andere verschwinden gar, noch bevor sie meinen Rahmen verlassen haben, und werden von der Stelle verschluckt, an welcher der Himmel die Erde küsst. Ein Seevogel macht mir gegen Mittag einen silbernen Strich durchs Bild, indem er das Rechteck im oberen Bereich in einem Winkel von nahezu 20 Grad kreuzt. Und hier an der Pointe de la Loge haben wir der perfekte Ort gefunden, um unsere Musik zu entwickeln. Ja, das hier ist ein richtiger Kraftort. Und unsere Notenständer, wie Sie sehen, die sind ganz besonders. Ja, die sind auch nicht für normale Noten gedacht. Da sind eigentlich auch nur solche Rahmen. Wir haben uns Rechtecke ausgesägt und wir können die so hochschrauben, dass wir durchschauen können. Und da kriegen wir Ausschnitt aus dem Leben da draußen, die sich vor uns abspielt. Also jetzt, gerade hier am Strand, die Natur, ja, das Meer und die Leute, die vorbeikommen oder die da sitzen. Ich komme immer wieder daher. Bisschen sitzen, bisschen schauen. Eigentlich sind die leeren Rahmen jetzt unsere Notenblätter. Und dann setze ich mich da so hin. So ein, zwei Stunden, das langt schon, ne? Und weißt, das fängt da an, die Fußsohlen fängt das an. Und dann steigt es so langsam hoch und dann irgendwann, dann bist du total davon erfüllt. Und da hast du das Gefühl, du könntest das mehr und als wenn du es fast schmeckst. Das Beispiel des Horizontbetrachters Louis-Antoine de Bougainville hat inzwischen zahlreiche Nachahmer gefunden. Auf seiner Reise entlang der europäischen Küsten war Pierre Le Portois hier an der Pointe de la Loge auf die Ruinen des Bougainvillschen Observationshäuschens gestoßen. Er recherchierte die Geschichte des Ortes und seines ehemaligen Bewohners und betrieb auch den Wiederaufbau der historischen Observationsunterkunft. Schließlich gründete er zusammen mit Sylvie Mouet eine Initiative, die das zeitweilige Sitzen, insbesondere am Meer, zum Erwerb und zur Erhaltung der seelischen Gesundheit propagiert. Alljährlich ruft diese Sitzbewegung zum sogenannten 16. März auf. Die Tage vor Frühlingsbeginn seien bevorzugt in der Abgeschiedenheit des Cap de la Hague an der Pointe de la Loge zu verbringen, denn von Zeit zu Zeit gelte es, das Vergangene zu betrachten und in einen größeren Rahmen einzuordnen. Und hier sei der Ort dazu. Ja, warum ich hierher komme, das ist, glaube ich, weil man hier on peut aller au bout de ses pensées. Das ist, man kann also bis zum Ende, bis zum Schluss seiner Gedanken gehen. On peut aller au bout de ses pensées. Das ist der Grund. In der Hochsaison um den 16. März herum haben wir inzwischen sehr viele Sitzkästen. Einige machen einen Tagesausflug, leihen sich einen tragbaren Rahmen bei uns, setzen sich damit eine Stunde unten ins Wasser und gehen dann erfrischt weiter. Aber viele bleiben eben schon ein paar Wochen. Ich bin schon einen ganzen Monat da. Das ist wie eine Kur. So einmal im Jahr. Eine Entschlackung. Die Sitzenden säumen das Sommerhalbjahr über die Küstenlinie und halten in Bougainvillscher Untätigkeit versunken, fast das ganze Kap besetzt. Eine friedliche Protestbewegung gegen den zu raschen Lauf der Welt. Im Herbst sind dann nur noch wenige da. Aber es gibt natürlich ein paar, die eifern ein bisschen dem Bougainville nach. Bei denen glaube ich fast, dass die sich auf Dauer hier niedergelassen haben. Der Yogi zum Beispiel, der steht schon seit 2 Jahren auf einem Bein, da drüben auf dem Felshaufen im Wasser. Und hier aus sehen Sie es am besten. Und lässt Ebbe und Flut ungerührt an sich vorüberziehen. Oder der Maler. Er kommt schon seit unserem allerersten Jahr hierher. Und wenn ich es richtig einschätze, wartet er auf die Eingebung zu seinem letzten Pinselstrich. Ich warte darauf, dass ich will. Im Moment will ich nicht. Es geht darum, nach einer Phase des Bedenkens, sehr geduldig abzuwarten, bis der unausweichliche Impuls entsteht, sich wieder zu erheben, um sein Leben fortzusetzen und zu neuen Taten zu schreiten. Ich könnte nicht sagen, worauf ich hier warte. Es kommt eben jedes Jahr ein neuer Pinselstrich dazu. So einfach quer über die Leinwand. Der übermalt dann den vorherigen, also vom letzten Jahr den. Oder ergänzt ihn, also kommt daneben, wird daneben gemalt. Oder durch Transparenz ergänzen sich beide, also dass die Farben ineinander fließen. Und das Ganze, comment dire, et ça donne une idée de la représentation du flou. Also es gibt ein, es entsteht so eine Unschärfe, also eine, eigentlich mehr eine Idee der Unschärfe, eine Abbildung der Unschärfe. Eine Abbildung der Unschärfe, die dadurch entsteht, dass die Zeit vergeht. Es gibt hier mobile Rahmen. Die sind eine sehr große Hilfe beim Fokussieren des Blicks. Die können Sie gegen eine kleine Gebühr leihen. Und natürlich auch Sitzgelegenheiten. Gartenstühle, Sessel, Klapphocker, was Sie möchten. So, wenn Sie mir bitte folgen wollen, wir gehen jetzt nach draußen. Ja, bitte hier. Den 29. Juli 1786. Sehr gerne sitze ich mitten im Wasser auf dem Felshaufen westlich meines stationären Observatoriums, zu dem bei Ebbe ein Geröllfeld hinführt. Auf der Fläche eines ebenen Felsen wächst ein Stück englischen Rasens en Miniatur. François schätzt es nicht, wenn ich dort sitze. Den Tee bringt er mir nur widerwillig dorthin. Er fürchtet, in der kurzen Zeit, die er braucht, um das Tablett vor mir abzustellen, auf dem Felseneiland von der Flut eingeschlossen zu werden. Wenn Sie sich bitte da hinstellen wollen. Genau. Ja, schön. Die Sitzmöbel, die Sie hier draußen sehen, sind weitere Ausstellungsstücke. Dieser Freischwinger zum Beispiel ist eine Leihgabe von Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond. Und dort finden Sie den Hochsitz von Auguste Vollard aufgebaut. Sie kennen die berühmte Familie Vollard aus der Schweiz? Flugpioniere allesamt. Auguste Vollard also flog so hoch und tauchte so tief wie kein Mensch vor ihm. Stratosphäre in der Höhe und Marianengraben in der Tiefe. Das waren so seine Dimensionen. Sein Enkel übrigens gehört zu unseren prominentesten Sitzgästen. Der nahm sich hier bei uns eine Auszeit, nachdem er 1999, und zwar nur kurz nach dem 16. März, am 21. nämlich, von seiner Nonstop-Ballonfahrt um die ganze Welt zurückgekehrt ist. Das sind natürlich wunderschöne Parallelen zu Bougainville. Vollard hat dann hier etwa einen Monat lang vorne am Kap gesessen, etwas abseits, östlich. Eigentlich hat er bäuchlings auf dem Felsen gelegen. Ein bisschen hat es so ausgesehen, als würde er sich festhalten, damit er nicht ins All hinausfällt. Und dann, als er tatsächlich wieder aufgestanden ist, hat er eine Stiftung zur Erforschung einer unbekannten Krankheit ins Leben gerufen. Also, er hat mit was ganz anderem weitergemacht, als alle erwartet hätten. Die Gründe, aus welchen die Sitzgäste sich der Bewegung 16. März anschließen und zur Pointe de la Loge kommen, dort bleiben und eines Tages auch wieder gehen, sind vielfältig. Doch scheint der Aufenthalt hier tatsächlich zur Klärung verwickelter Lebensläufe oder zur Abschließung einzelner Abschnitte daraus beizutragen, und zwar auf dem Wege der Abstraktion, nicht unähnlich der Tätigkeit eines Kartografen. Der Einsatz des mobilen Rahmens erleichtert es, die dreidimensionale Welt in ein übersichtliches, zweidimensionales Bild zu verwandeln. Diese Methode wiederum schult die Fähigkeit, auch das eigene, vieldimensionale und dadurch manchmal unüberschaubare Leben als Landkarte mit deutlich erkennbarem Wegenetz, als Notenblatt voll grafischer Zeichen zu verstehen, die man nun aus angenehmer Distanz gerne einmal neu und anders als bisher interpretieren darf. So, ich darf Sie noch auf unsere kleine Bibliothek und auf den Verkaufsstand aufmerksam machen. Sie finden dort interessante Publikationen. Zum Beispiel sind Bougainvilles Aufzeichnungen aus seiner Zeit hier oben am Kap als Buch erschienen und auch eine CD mit praktischen Anleitungen zur Horizontbetrachtung für zu Hause. Vielleicht möchten Sie sich nachher im Anschluss an die Führung doch noch ein bisschen umsehen. Schule der Horizontbetrachtung. Anleitung für den häuslichen Gebrauch. Für die folgenden Übungen benötigen Sie eine mobile Sitzgelegenheit, Hocker, Stuhl oder Sessel, ein Fenster, ein Stück schwarzer Pappe, eine spitze Schere. Vorbereitung. Schneiden Sie in das Stück schwarzer Pappe ein Rechteck von der Größe einer Sonderbriefmarke. Rücken Sie Ihr Sitzmöbel vor dem Fenster zurecht. Nehmen Sie zum Fenster gewandt Platz. Übung 1. Halten Sie den vorbereiteten Karton im Abstand von etwa 10 bis 20 Zentimetern vor sich. Kneifen Sie ein Auge zu und blicken Sie mit dem anderen durch das ausgeschnittene Karree hindurch und zum Fenster hinaus. Nehmen Sie alles aufmerksam wahr, was Sie innerhalb dieses Rahmens erblicken können. Heute hat ein Pinguin im Fensterkarree einen kuriosen Schlenker hinterlassen. Im unteren Drittel, zwischen den Gräsern und dem Geröll, zum Wasser hin. Ich frage mich, wie lange er schon hier lebt. Ich frage François. Aber der behauptet, am Ärmelkanal gäbe es keine Pinguine, sie könnten hier nicht überdauern. François irrt. Er kennt die Pinguine nicht und sieht nur, was er für möglich hält. Und das ist nicht viel. Übung 2. Konzentrieren Sie sich nun auf das am weitesten entfernte Element, das sich Ihnen in diesem Ausschnitt von der Welt zeigt. Es gab mal einen Engländer, der war hier im größten Trubel. Wir konnten dem nur noch eine alte Gartenlege anbieten. Das war ihm aber egal. Er hat seinen mobilen Rahmen eben kopfüber montiert. 2 Wochen ist er geblieben und hat anschließend die Cloud Appreciation Society gegründet. Sowas gibt's dann auch mal. Der möchte damit die negativen Assoziationen vertreiben, die man in Verbindung mit Wolken immer hat. Schlechtes Wetter, drohender Regen und so weiter. Weil er ist ganz begeistert von ihrer Fähigkeit, die feinen Stimmungen der Luft auszudrücken. Im Gegensatz dazu wäre ein blauer Himmel monoton und banal. Sein Wolkenfreunde-Club hat schon mehr als 14.000 Mitglieder in der ganzen Welt. Ich verfolge das ab und zu im Internet. Die meisten Mitglieder hat er natürlich in England, fast 9.000. Frankreich liegt immerhin auf dem 7. Platz mit ungefähr 150. Übung 3. Konzentrieren Sie sich nun auf das am nahesten gelegene Element, das sich Ihnen in diesem Ausschnitt von der Welt zeigt. Oktober 1794. Stürmische Weltmeere durchtosen meinen Bilderrahmen. Gurgelnde Strudel umzüngeln eine Ansammlung kleiner Steine, die mir in den Grenzen des Karrees, durch das ich sie beobachte, wie die gefährlichen Riffe und Untiefen im Golf der Louisiade erscheinen, die wir bei Nebel und der Nacht zu bestehen hatten. Die aufsteigende Erinnerung befördert die Einbildung, und Kraft dieser setze ich meine treue Fregatte von damals in das Bild der verschlingenden Wogen. Sie tanzt gefährlich auf den weißen Wellenkämmen, und ich sehe mich selbst, wie ich dort auf dem Deck stehe, über den Bug das Lot fälle und meinem Sekretär Wassertiefen- und Längenschätzungen zurufe, die er treulich notiert. Aber wem nützen heute die Wassertiefen von einst? Was für ein nutzloses Unternehmen. Und ich sehe so klug dabei aus. J'ai une passion pour les navigateurs de l'époque des grandes découvertes. Meine Passion sind die Seefahrer des Zeitalters der großen Entdeckungen. Mit ihren Fregatten und Fleuten durchschnitten sie die Weltmeere. Wo Land in Sicht kam, nahmen sie Kurs entlang der Küsten von Inseln und Kontinenten und skizzierten deren Konturen mit den Kielen ihrer Schiffe in großzügigem Umriss auf das blaue Pergament des Ozeans. Abel Tasman ahnte 1642 kaum, dass sich im Inneren der großen Schleife, die er durch den Pazifik gezogen hatte, wenn schon nicht die sagenhafte Terra Australis Incognita, so doch immerhin der 5. Kontinent befand. Zufällig stieß er dabei auf das heute nach ihm benannte Tasmanien. Dessen südliche Küste passierte er in engem Abstand, was immerhin ein sehr offenes U auf der sonst noch sehr weißen Karte des Südpazifik hinterließ. Il passe non loin de la côte sud du pays, traçant ainsi un U très ouvert sur la carte jusque-là vierge du Pacifique Sud. l'ordre du trajet suivant. Il effleure une bande côtière de la Nouvelle-Zélande, en découle une ligne à peu près nord-sud. Im weiteren Verlauf berührte er einen Küstenstreifen Neuseelands. Ein ungefähr nordsüdlich treibendes Fädchen im karten Bereich des Südmeers war die Folge. Und zwei Jahre später kritzelte er sogar den bizarren Haken von Australiens nordwestlicher Küste nach. Es folgten weitere Forscher, welche die Schlingen ihrer Routen immer enger um die wahren Konturen Australiens, Tasmaniens und Neuseelands legten. Bis sich 160 Jahre später schließlich die drei uns heute bekannten geschlossenen Figuren zu erkennen gaben. Identifiable. Les différents tracés de toutes ces lignes paraissent superposés les uns sur les autres. Tels les coups de crayon nombreux et toujours plus précis. Wirken die Verläufe all dieser Linien wie die Übermalung eines großartigen Zeichners, der durch zahlreiche, immer treffendere Schwünge seiner Figur schließlich den letztgültigen Ausdruck verleiht und damit preisgibt, auf welchen Wegen und Bewegungen er dorthin gelangt ist. Der génial qui finit par donner à son personnage l'ultime expression et permet ainsi de suivre le cheminement et les mouvements qu'il a suivi. Bougainville schlang im Laufe seiner Weltumsegelung seine Kreise besonders eng um die paradiesische Insel Tahiti und nahm diese schließlich formal für Frankreich in Besitz. In Anlehnung an den Ort, an dem das Altertum der Liebesgöttin Venus huldigte, verlieh er ihr den Namen Neukythera. Passenderweise brach just an dem so benannten Ort das weiblich-venusische Prinzip jäh in die ganze männlich-marsische Unternehmung ein, als die sich das Entdeckertum zur See immer verstanden hat. Denn die Herren der tahitischen Schöpfung enttarnten den Gehilfen des Botanikers und Schiffsarztes bei dessen erstem Landgang ohne Umschweife als die Frau, die er, beziehungsweise sie, auch tatsächlich war. Und sie wollten sogleich nach den Bräuchen ihrer Insel mit ihr umgehen, wie Bougainville in seinem Bericht an den König bemerkt. Welche Rolle er selbst bei ihrer Errettung spielte, lässt der Entdecker im Dunkeln. Ebenso die Tatsache, dass er später seinerseits sehr gerne nach den Bräuchen seines Landes mit ihr verfahren wäre und ihr nach der Rückkunft in Frankreich mit der gebotenen Umständlichkeit einen Heiratsantrag machte, dem sie jedoch nicht entsprechen mochte. Jeanne Barret, die als Jean Barret angeheuert hatte, zog die Arbeit an botanischen Forschungsprojekten auf Mauritius und Madagaskar, einem Eheleben in Frankreich, letztlich vor. Bougainville stellte seinen Bericht an den König fertig und zog sich dann zurück, um sich seinen stationären Horizontbetrachtungen zu widmen. Très cher Monsieur. Viele Jahre später, als Bougainville schon lange Zeit am Kap saß, nahm Jeanne Barret mit einem Brief den Kontakt zu ihm wieder auf. Erlauben Sie mir, Ihnen heute einen Auszug aus dem Herbarium zu übersenden, welches ich aus der umfangreichen Sammlung kostbarer botanischer Fundstücke erstellt habe, die wir während Ihrer Weltumsegelung zusammentragen konnten. Sie hatte inzwischen die botanische Ausbeute ihrer Weltreisen geordnet und einem dieser Gewächse seinen Namen gegeben. Die Pflanze stammt aus Brasilien. Das beiliegende Herbariumsblatt gibt nur einen blassen Widerschein von ihrer Besonderheit, da das Pressen und Trocknen zwar die Struktur, jedoch nicht die Farbe der Pflanzenteile erhalten kann. Ich verehre Ihnen also die Gattung der Bougainville, welche 14 Arten umfasst. Die Schutzblätter um ihre kleinen weißen Blüten sind, immer zu dreien zusammengefasst, rot-lila lodernde Flammen. Wie ihr Name war? Jeanne? Anne? Meine Erinnerung ist so wässrig wie mein Blick. Das Meer ist seit meiner Rückkehr nicht aus meinen Augen gewichen. Es füllt die Tränensäcke, hängt schwer von den Schultern herab und klebt an meinen Hüften. Ich werde mir eine Erkältung holen, wenn ich nicht bald trockne. Wie lange sitze ich hier? Ein Jahrhundert? Oder sind es zwei? Très cher Monsieur, Ihr klangvoller Name ist jetzt in aller Kartografenmunde. Da es allenthalben gilt, einzelne Gebiete im Pazifischen Ozean gegeneinander abzugrenzen, zu markieren und das weite, allumfassende und vielfarbige Blau des größten Ozeans in Stücke zu zerschneiden und zu verteilen, muss man diese Teile schließlich auch benennen. Man ist darauf verfallen, den Namen verdienstvoller Entdecker dafür zu verwenden. Ein Tiefseegraben nebst Korallenriff vor der Nordostküste Neuhollands trägt den ihren. Ebenso die größte von Salomons Inseln. In herzlicher Hochachtung, Jeanne Barret. Juli 1807. Madame Jeanne hat wieder geschrieben. Die verblasste Blume meiner Entdeckerjahre. Ich lokalisiere sie im Rechteck meines Rahmens, etwa links unten. Wie ich festgestellt habe, ist das die Stelle, durch welche sich etwas in meine Komposition einschleichen kann, ohne dass ich es sogleich bemerke. Und dann ist es einfach da. Als wäre es nie anders gewesen. Schule der Horizontbetrachtung. Übung 4. Das Gesichtsfeld beider Augen eines Menschen beträgt etwa 170 Grad. Der schwarze Papprahmen verdeckt einen Teil dessen, was Sie normalerweise ohne begrenzenden Rahmen sehen könnten. Wie viel ist verdeckt? Welche Vorzüge, welche Nachteile hat diese Beschränkung? November 1808. Die Objekte in meinem Fenster treten mir mit großer Plötzlichkeit vor die Augen. Die Dinge kommen nicht und gehen, sie sind da oder weg. Und ich nehme sie hin. Was wir hier machen mit unserer Musik? Dazu hat uns eigentlich auch ein bisschen die Geschichte von Bougainville inspiriert. Denn ich glaube, Bougainville hat es gegen Ende seines Lebens hinbekommen, dass er diese verwirrende und emotionale Geschichte mit der Jeanne Barret auf Tahiti und dass sie ihn nicht heiraten wollte, dass er diese ganze Geschichte am Ende ganz abstrakt anschauen konnte. Als eine reine Form, die ihm gefallen hat. Ganz einfach, weil das ja sein Leben war. Also eine Linie, die er sogar schön gefunden hat. Wie eine Melodie, könnte man sagen. Die inzwischen zu einem ruhenden Punkt geführt hat. Denn er sitzt jetzt einfach. Eine Fermate. Jeanne Barret und Louis-Antoine de Bougainville sind einander schließlich doch noch einmal begegnet. Auf der Wanderung, mit der Jeanne Barret ihr Leben zu Ende brachte. Sie war nördlich von Bordeaux aufgebrochen, umrundete die Kaps der Bretagne und der Normandie und gelangte noch bis zum Nordpolarmeer. Sie gilt als die große Pionierin auf dem Gebiet der fußläufigen Küstenerschließung. Der europäische Küstenwanderweg, wie wir ihn heute kennen, geht auf ihre Unternehmung zu Beginn des 19. Jahrhunderts zurück. Ihr Reisebericht, Le Long des Lignes, war auch Inspirationsquelle für Pierre Le Portois, sich auf den Weg zu machen. Gemessen an den menschlichen Möglichkeiten, zu Fuß voranzukommen, sind die Wege entlang der Küstenlinien dieser Erde geradezu unendlich. Und ich kann versuchen, mit meinen kleinen Schritten diese Unendlichkeit zu erfassen. Welch ein Glück! Unvorstellbar, dass es eines Tages einmal nichts mehr zu erschreiten geben könnte. Den 8. August 1811. Eine sehr kleine hellblaue Figur unten am Wasser hat sich aus dem Schaum der Gischt gelöst, die dort in der allabendlichen Flut über die Felsen sprüht. Sie wurde merklicher und größer und wuchs ins Überdimensionale und über meinen Fensterrahmen hinaus, noch ehe ich sie recht erkennen konnte. Die Tiefenachse meines Blickfeldes ist lange ungenutzt geblieben und ich konnte nicht sogleich berechnen, was geschah. Mein kleines Rechteck wurde endlich zur Hälfte von einer topografisch reizvollen Fläche aus schlichtem, blauschimmerndem Stoff ausgefüllt. Und die Unmittelbarkeit dieser dreidimensionalen Körperlichkeit von Taille bis Achselhöhle nahm mir für einen Augenblick den Atem. Von oben hörte ich eine Stimme und hatte Mühe, sie mit der Hand in Verbindung zu bringen, die plötzlich durch die Öffnung mir entgegenragte. La bienvenue vous souhaite, mon très cher monsieur. Solchermaßen angesprochen, verbeugte ich mich unwillkürlich und küsste in jäher Erinnerung an Gepflogenheiten anderer Zeiten ihre Fingerspitzen. In den Koordinaten meines Fensterrahmens bilden sich die Kurven und Linien der Übergänge von Gras zu Geröll, Geröll zu Sand, Sand zu Fels, Fels zu Meer, Meer zu Himmel ab. Gelegentlich überlagert und gekreuzt von den Flugrouten der Möwen und der Längs- oder Schrägschraffur des Regens. Alles in allem teilen sie mein Rechteck in Flächen unterschiedlicher und auch wechselnder Größen und Formen ein. Erschaffen Gebiete und waschen sie wieder weg. Madame Barret hat nun mit einer einzigen Handbewegung diesen sorgsam gewebten Vorhang in Unordnung gebracht. Den 9. August 1811. Madame Barret ist weitergezogen. Sie hat mir angeboten, sie zu begleiten. Sie macht sich ein Vergnügen daraus, die Küsten der Welt entlang zu laufen und zu sehen, wie weit sie kommt, bevor sie stirbt. Nichts gegen den Himmel. Aber mit jedem Schritt auf der Erde fühle ich mich die Wirklichkeit berühren. Und wenn es sich schickte, ginge ich auf allen Vieren oder rollte mich mit meinem ganzen Körper die Wege und Ränder der Kontinente entlang, nur um zu spüren, dass alles ist. Sie behauptet, dass man auf diese Weise die dürren Linien und weißen Flächen auf den Karten im eigenen Kopf mit echter Landschaft füllen könne, was eine Lust sei. Im August tanzte ich schließlich den Horizont meines alten Kapitäns Bougainville entlang, der von der Welt nichts mehr wissen will, obschon sie ihn mit Ehrungen überhäuft, und der mich an einem geheimen Band, das er mir vor vielen Jahren angeheftet hat, doch noch einmal zu sich zog, auf das ich ihm von Ferne winke. Er küsste nur flüchtig meine Hand, und so wird meine Reise, wie ich es vermutet habe, auch eine Übung darin, mich zu verabschieden. In früheren Tagen hätte ich ihr natürlich nachgespäht. Meinen Rahmen hätte ich hinausgetragen und versucht, sie mit raffinierten Positionen und Blickwinkeln wenigstens dazu zu bringen, als hellblaue Figur die Linien und Flächen in meinem Bild entlang zu wandern, bis sie um eine letzte, endgültig uneinsehbare Ecke gebogen sein würde. Und ich gestehe, dass ich das auch tatsächlich versucht habe. François musste mich stützen. Aber ich verlor sie früh, weil meine Augen sie einfach mit all den Linien und Flächen verschmolzen. Übung 5. Nehmen Sie nacheinander alle 360 Grad des Sie umgebenden Raumes durch Ihren schwarzen Papprahmen in den Blick. Betrachten Sie aufmerksam die einzelnen Ausschnitte des Ganzen. Können Sie etwas entdecken, das Sie als Horizont bezeichnen würden? 13. August 1811. Der Zustand meines Herzens macht angeblich eine Übersiedlung nach Paris nötig. François hat mir versichert, dass mein neues Haus dort über 58 Fenster verfüge, deren Ausblicke sehr unterschiedlich seien und ich wählen könne, vor welchem ich Platz zu nehmen wünsche. Ich fürchte, es würde mich ermüden. 58 Fenster. Wählen. Ich bleibe. Man kann ja auch sitzen und gar nicht spielen. Und nur hören. Es ist ja im Grunde genug da zum Hören. Und dann kann man beim Hören selbst interpretieren. Am besten geht es halt, wenn man von der Geräusch nicht mehr die Bedeutung hört. Wenn man nicht mehr denkt, ja klar, das sind die Schritte von Madame Sylvie, die geht runter am Strand zu Pierre, bestimmt wegen einem Anruf, weil am Strand darf man ja nicht telefonieren. Ist ja handyfreie Zone. Also wenn man nur den Rhythmus hört, die Flipflops auf dem Sand, die kommen von hinter meinem Kopf, rechts, bewegen sich schneller und werden plötzlich vorn, links. Also man kann ja das Geräusch nicht fragen, was es meint. Ob es Badelatschen auf heißem Sand meint oder was. Das Geräusch selbst meint wahrscheinlich gar nichts. Das könnte auch eine mit Besen gespielte Trommel sein. Oder das Geräusch meint einfach nur so ein Orientierungsachs. Es sagt mir nur, es kommt gerade von hinter mir, also in dem Fall Süden, und es geht vor mir. Also Richtung Norden. Also einfach, es gibt hinter mir und es gibt vor mir. Übung 6. Nehmen Sie Ihren Papprahmen zur Hand. Stellen Sie sich breitbeinig auf einen Tisch. Beugen Sie sich so, dass Sie mit dem Kopf nach unten durch Ihre Beine hindurchschauen können. Kneifen Sie ein Auge zu und halten Sie Ihren schwarzen Papprahmen im Abstand von 10 bis 20 Zentimetern vor das andere Auge. Behalten Sie diese Stellung bei, bis Ihnen die Welt normal vorkommt. 28. August 1811. Ich denke, unsere Begegnung war die leicht darstellbare Überschneidung zweier geometrischer Elemente, einer Linie und eines Punktes. Sie kam dadurch zustande, dass ich dort sitze, wo sie geht. Übung 7. Legen Sie Ihren Papprahmen beiseite. Wählen Sie eine alltägliche Verrichtung und üben Sie sie in einem Umfeld aus, das Ihr fremd ist, weil ein Parameter der Randbedingungen verändert wurde. Zum Beispiel Essen in vollkommener Dunkelheit, nach England reisen und einen Tag Autofahren im Linksverkehr. D'ailleurs, la représentation de l'infini découle elle aussi de superpositions, de pentimenti. Prenons l'exemple d'un nageur qui veut atteindre le bout du monde. Auch die Vorstellung von der Unendlichkeit kommt im Übrigen durch Übermalungen, durch Pentimenti zustande. Wer zum Beispiel aufs Meer hinausschwimmen will, bis ans Ende der Welt, der findet die Linie des Horizonts regelmäßig gegen eine neue ausgetauscht vor, die um so viel weiter entfernt ist, als er selbst der ersten näher gekommen ist. Und so fort. Linie um Linie schaffen eine Fülle von Übermalungen, die in ihrer Gesamtheit ein Bild der Unendlichkeit formen. Ja, Übermalungen. Pentimenti heißt der klangvolle italienische Fachausdruck. Pentimenti. Je vais vous démontrer ici pourquoi je crois que i pentimenti, c'est-à-dire le repentir au pluriel. Ich werde Ihnen herleiten, weshalb ich glaube, dass i pentimenti übersetzt die Reue im Plural. Also weshalb die bereuten Linien, die übermalten Linien, die Linien auf dem Weg zum perfekten Ausdruck, gezeichnet von einem Zeichner, gemalt von einem Maler, eigentlich ein Bild der Unendlichkeit sind. Wir können nämlich davon ausgehen, dass auch der letzte Ausdruck, den beispielsweise der toskanische Zeichner Marco Pino seinem bekehrten Saulus geben wird, nicht der letztgültige ist. Er gilt nur für den letzten Augenblick des Zeichnens und hält nur diesen letzten fest, bevor der Griffel fällt, der Pinsel zum letzten Mal ausgewaschen wird. Und so, wie wir die vorangegangenen Augenblicke in den tausend Strichen erkennen können, die wild um seine Figur verlaufen und sich gegenseitig ersetzen und verbessern wollen, so gibt es die unsichtbaren Pentimenti in die Zukunft hinein. Il y a aussi des pentimenti invisibles de ce qui est à venir. Chez certains peintres, on les trouve en effet sous forme de nouvelles versions du même motif, comme c'est le cas de Pèlerinage à l'île de Citer de Watteau. Bei manchem Maler finden wir sie auch tatsächlich in Form einer neuen Fassung desselben Motivs, wie bei Watteaus Einschiffung nach Kythera, die es gleich dreimal gibt, gemalt in Abständen von mehreren Jahren. Und zuletzt wird klar, dass es sich bereits um den wehmütigen Abschied von der Venus-geweihten Insel handeln könnte. Pour représenter une chose, il faut parmi l'infinité des lignes possibles choisir une seule ligne valable en un instant précis. Um etwas darzustellen, gilt es, aus der Unendlichkeit der möglichen Linien eine einzige herauszuheben, die gerade jetzt und nur jetzt Gültigkeit besitzt und einen Augenblick später schon nicht mehr. Der Maler hat dasselbe Problem wie der Kartograf, aber auch dasselbe Glück. Denn beide sehen den endlichen Augenblick am Rande der unendlichen Menge der möglichen Augenblicke. Also gegen den Hintergrund der Unendlichkeit selbst. C'est-à-dire devant l'infini même. C'est là le bonheur, la beauté. C'est, je dirais presque la révélation. Thank you. Übung 8. Ohne Rahmen. Sehen Sie von Ihrer Arbeit auf. Betrachten Sie einen beliebigen Ausschnitt oder Gegenstand Ihrer momentanen Umgebung. Fokussieren Sie einen Punkt, der weiter entfernt ist als dieser Gegenstand. Genießen Sie die leichte Unschärfe, die dabei entsteht. Warten Sie den Moment ab, in welchem Ihre Augen sich dazu entschließen, sich wieder scharf zu stellen. Fahren Sie dann mit Ihrer Arbeit fort. Finalement, la ligne d'horizon n'existe que parce qu'elle est impossible à saisir. C'est pourquoi elle se prête magnifiquement à la métaphore réelle. Die Linie des Horizonts existiert überhaupt nur dadurch, dass man ihrer nicht habhaft werden kann. Daher eignet sie sich so wunderbar als reale Metapher für eine irreale Vorstellung. Si le divin était effectivement dans le monde et l'infini dans le fini, uniquement pour s'y perdre. Als gäbe es das Göttliche tatsächlich in der Welt und die Unendlichkeit im Endlichen, einzig um sich darin zu verlieren. Übung 9. Bleiben Sie zum Fenster gewandt sitzen. Benutzen Sie wieder Ihren kleinen schwarzen Papprahmen. Den 30. August 1811. Mein alter Blick lässt mich gerade noch das Notwendigste erkennen. Oder das Wesentliche. Eine letzte Linie sehe ich noch. Sie hat sich durchgesetzt. Sie bleibt. Alles andere kommt und geht. Wetter, Tiere, Menschen. Inzwischen meist zu schnell. Ich erkenne sie kaum. Ich sehe den Horizont. Das genügt. Den Schlitz, durch den man aus der Welt gelangt. Betrachten Sie durch Ihren kleinen schwarzen Papprahmen noch einmal all die Dinge, die Sie in diesem Ausschnitt von der Welt sehen und die Ihnen eventuell den Blick zum Horizont verstellen. Gartenzaun, Baum vom Fenster, Häuserzeile, Kirchturm, Mobilfunkantenne, Satellitenschüssel, was es auch sei. Um den Blick zum Horizont freizulegen, betrachten Sie diese Hindernisse zuerst sehr aufmerksam und denken Sie sie dann aus Ihrem Bild weg. Nach dem Zeugnis seines Bedienten François legte Bougainville am Morgen des 31. August 1811, einem unerwarteten Impuls folgend, seinen bestickten Bettmantel mit den umständlichen Ärmelaufschlägen ab, erhob sich von seinem inzwischen abgewetzten Sessel und ging mit einer Zielstrebigkeit, die den Berichterstatter an frühere Zeiten denken ließ, geradewegs ins Meer. Als das Wasser seinen Bauchnabel umspielte, tat er den Ausruf »Les joies horizontales« und ging weiter nach Norden in Richtung der britischen Inseln. Überlegen Sie nun, was Sie erblicken würden, wenn diese direkten Hindernisse auf dem Weg zum Horizont ausgeräumt wären. Eine weitere Häuserzeile? Den Friedhof? Die Nachbarsiedlung? Eine Anhöhe mit Ausflugslokal oder Windpark? Das Industriegebiet? Den Stadtwald? Streuobstwiesen? Hügeliges Umland? Die nahe Großstadt? Denken Sie sich auch diese Hindernisse weg. Worauf stieß sie Ihr Blick als nächstes? Die Vogesen? Die Alpen? Die britischen Inseln? Denken Sie sich auch diese Hindernisse weg. Dunst in der Ferne? Denken Sie ihn weg. Schauen Sie noch weiter. Ab einer Entfernung von etwa 5000 Kilometern ist Ihrer freien Sicht die Erdkrümmung im Weg. Erdkrümmung wegdenken. Je nach Ihrer Position und der Richtung, in welche Sie schauen, erblicken Sie vielleicht die folgenden geografischen Hindernisse und denken sich diese nacheinander weg. In nordnordwestlicher Richtung die britischen Inseln, Island, Grönland, Kanada. Am Golf von Alaska wird der Blick frei über die weite Strecke des Pazifischen Ozeans, die Erdkrümmung immer weggedacht, bis sie auf Samoa stoßen, auf Tonga, die Antipodeninseln, auf das ewige Eis der Ostantarktis und über den südlichen Ozean auf Afrika. Sie lassen dort den Kilimandscharo rechts liegen und denken sich auch diesen Kontinent bis in seinen Norden hinauf in Gänze weg. Auch Südeuropa. Wegdenken. Die unübersichtlichen Alpenländer Schweiz, Österreich, wegdenken. Südschwarzwald, Allgäu, wegdenken. Sie gelangen schließlich ins Hinterland ihres momentanen Aufenthaltsorts. Wegdenken. Die südlichen Stadtviertel, wegdenken. Die Rückseite des Hauses, in dem sie diese Übung machen, wegdenken. Die in ihrem Rücken liegende Wand des Zimmers, in welchem sie diese Übung machen, wegdenken. Sie sehen sich selbst von hinten, auf einem Stuhl oder Hocker sitzend, bei dem Versuch, durch einen selbstgebastelten kleinen schwarzen Rahmen hindurch einen ungehinderten Blick zum Horizont zu erhaschen. Nur noch sie selbst stehen ihrem freien Blick im Weg. Denken Sie sich weg. Hören Sie auf. Bout du Monde, Ende der Welt, von Liquid Penguin Ensemble. Text Katharina Bieler. Übersetzung ins Französische Céline Correa. Komposition und Kontrabass Stefan Scheib. Es sprachen und spielten Kartograf im Französischen, Frédéric Simon. Kartograf im Deutschen, Bernd Kohlhepp. Sprecherin, Katharina Bieler. Louis-Antoine de Bougainville, Gunther Krämer. Museumsführerin Sylvie Mouet, Nicole Max. Viola, Monika Bakdoneite. Cello, Julien Blondel. Jeanne Barré, Gabriela Crestan. Anleitungen, Susanne Freiler. Sitzgäste Philipp Fouché, Pierre Metzinger und Marietta Schröder. Technische Realisation Ingo Sigrist, Ulrich Speicher und Helga Ruben. Regieassistenz Henrike Fuder. Regie und Produktion Liquid Penguin Ensemble für den Saarländischen Rundfunk 2009.